WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute auf Freitemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht gleich los mit Erik. Und Erik ist 51. Hallo Erik. Ja, Domian. Grüße dich. Hören? Ja, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, ich sehe dein Bild etwas verzögert. So. Ja, nicht hingucken. Ja, ich höre dich nur nicht so gut, ne? Also ich habe Narkolepsie und bei mir fehlt so ein Hormon. Erklär mal, was das genau ist. Ich hatte wahrscheinlich so eine Autoimmunreaktion in meinem Körper. Ne? Dadurch sind ein paar Zellen im Hirnstamm beschädigt worden, Hypokretinzellen. Die sollten ein Hormon ausschütten. Das wird dafür benötigt, um im Besonderen auch Emotionen zu verarbeiten. Mhm. Oder besser gesagt, bei Emotionen wird das auch stark benötigt. Und dadurch schlafe ich immer, wenn ich starke Emotionen habe, ein. Ach, also immer wenn du sehr emotionalisiert bist, aufgewühlt bist, traurig bist, fröhlich bist, aufgeregt bist, schläfst du ein? Ja, bei allen Emotionen. Es könnte also fast sein, dass du während unseres Gespräches einschläfst, weil du vielleicht ein bisschen aufgeregt bist? Ja, das ist für mich extrem schwer, jetzt wach zu bleiben. Ne? Weil, wie läuft dieses Einschlafen ab? So von einer Sekunde auf die andere oder doch so ein bisschen allmählich dämmert so weg? Also jetzt wusste ich so von wegen, dass es für mich anstrengend wird. Und ich habe da jetzt mich vorher ein bisschen beschäftigt und so, damit ich mich ein bisschen wach halten kann. Sonst wäre ich jetzt schon längst eingeschlafen. Hm? Ne? Okay, aber die Frage ist, wenn es denn irgendwie so passiert, wie passiert es? Normal geht das ruckzuck. Ne? Also Frauen sage ich so aus Spaß, ne, ich nehme das Ganze mit möglichst viel Humor, ja, ne, den sage ich aus Spaß, wenn du mich flachlegen willst, erzähl mir einen guten Witz. Ne? Und in dem Moment liege ich auch schon am Boden. Achso, ne? Weil du da lachst und emotionalisiert bist durch die Freude. Ja. Also ja. Es ist egal was, es kann extreme Freude, extreme Trauer, extreme Aufgeregtheit sein. Ja. Und schon bist du weg. Ja. Wie lange schläfst du dann? Ja, normal hält das so 1 bis 2 Minuten. Das kann aber auch länger sein. Und wenn du beispielsweise du stehst, dann sackst du in dich zusammen? Der Körper verfällt ja von einem auf einen anderen Moment in Schlaf. Und im Schlafmodus wird ja sofort die Muskulatur entspannt, die den Körper aufrecht hält. Und dadurch falle ich natürlich in mich zusammen. Na, deswegen meinte ich vorhin, hast du so eine kleine Vorwarnphase, dass du dich nur schnell irgendwo hinsetzen kannst? Die ist extrem kurz. Ach, das heißt, du fährst beispielsweise Straßenbahn und jemand erzählt dir einen Witz beispielsweise. Dann kann das sein, dass du in der Straßenbahn zusammensackst. Das macht einfach Klatsch und ich liege am Boden. Welche extremen Sachen sind denn da schon passiert? Oh, ich wäre mal beinahe im Kanal ersoffen. Oh, erzähl mal. Mit dem Fahrrad bin früher richtig Radsport betrieben. Und dann bin ich nachts am Kanal lang gefahren. Und das ist ja ein richtiger Radweg und so, ist richtig ausgebaut. Ne? Aber dann fiel mir ein, ich war beim Kumpel vorher und wir haben total den Blödsinn gemacht, ne? Machen wir immer. Ne? Und mir fiel so eine Szene ein, ne? Und im gleichen Moment musste ich voll loslachen, ne? Und bin ich am Fahrrad zusammengesackt. Ne? Und ich habe das beim Radfahren eigentlich relativ raus, dass ich normal meistens schaffe, das Rad noch anzuhalten. Bloß da habe ich es nicht mehr geschafft. Ne? Ich bin ein bisschen zur Seite gekippt, in ein Gebüsch gefahren, ne? Hab mich, weil ich ein hohes Tempo drauf hatte, bin ich dann über das Gebüsch weggeflogen und lag dann kopfüber am Ufer und bin dann langsam in den Kanal reingerutscht. Ach du je, das heißt, du hättest da wirklich ertrinken können. Ja, ja. Wenn mein Körper da nicht irgendwann wieder wach geworden wäre, wäre ich da ersoffen, ja. Und das Dumme ist so von wegen, man erlebt das bewusst. Wie man erlebt das bewusst? Mein Körper schläft ja nur, mein Bewusstsein ist vollkommen aktiv. Wie? Du sackst in dich zusammen, liegst eigentlich schlafend am Kanalufer, aber du weißt, dass du da liegst? Ja. Ach. Ich kriege das 100% bewusst mit, ja. Und kannst aber in dem Moment nicht gegensteuern? Nee, weil mein Körper nicht reagiert. Sind die Augen auf oder zu? Das ist verschieden. Also die Augen, das ist, glaube ich, das Einzige. Also meine Zunge bewegt sich und meine Augen, die können sich bewegen. Ne? Also die Zunge kann ich aber nicht steuern. Ne? Also also es ist quasi wie eine sekundenschnelle komplette Lähmung. Mhm. Aber das Bewusstsein, der Geist ist wach. Ja. Und du kannst dich gar nicht regen. Ja. Wie lange hast du das schon? Die ersten Sachen, die hatte ich, da war ich 6 Jahre alt. Ach, ne? so lange. Und schon. Richtig ausgebrochen ist das, da war ich 27. Mhm. Du hast gerade am Anfang gesagt, Autoimmunerkrankung. Gab es eine große Autoimmunerkrankung bei dir mal oder ist das die Autoimmunerkrankung? Das ist die Ursache, warum das passiert ist. Ist wahrscheinlich eine autoimmune Reaktion. Ach so, aber die weißt du nicht genau festzustellen, was das bei dir war. Bei mir kann man das sowieso nicht mehr feststellen oder nachweisen. Das heißt, du bist dein ganzes Leben lang mit diesem Phänomen vertraut letztendlich. Ja. Wie oft passiert das zum Beispiel am Tag? Oh, das kommt jetzt drauf an. Also früher war ich mit Markus unterwegs, er ist leider verstorben. Das ist ein sehr lustiger Mensch gewesen, mit dem habe ich immer nur Blödsinn gemacht, ne? Immer Späße gemacht, egal wo wir waren. Mhm. Wenn wir 500 Meter gegangen sind, mit dem habe ich eine halbe Stunde gebraucht, weil ich ständig auf dem Boden lag. Ne? So schön, das ist aber so tragisch. Ich bin an der Hauswand lang gegangen, so von wegen, weil ich wusste ja, ich werde jetzt jeden Moment immer umfallen. Und deshalb bin ich auch immer ganz nah an der Hauswand vorbeigegangen, damit ich mich gegen die Hauswand fallen lassen kann. Ne? Wenn du einen ganz ruhigen Tag hast, wo die Emotionen also in der Mitte fließen, dann passiert dir nichts. Ja, ich kann eine Zeit lang kann ich meine Emotionen auch abstellen. Das geht immer über einen gewissen Zeitraum. Ne? Mhm. Aber man kann ja auch nicht ganz emotionslos leben. Das geht nicht. Ne? Wie stark muss die Emotion sein, dass das passiert? Reicht das Denken zum Beispiel an eine traurige Filmszene oder an eine traurige Szene in deinem Leben, das sich erinnern daran, reicht das schon aus? Ja, das kann ausreichen. Mhm. Das ist auch immer, je nachdem, wie es mir auch geht, so ein bisschen verschieden. Ne? Also wenn es mir richtig gut geht, dann bin ich auch immer total locker. Ne? Also wenn es mir blendend geht, bin ich immer total locker gelöst und mache auch viel Blödsinn und dann liege ich dauernd auf der Nase. Aber dann könntest du dich doch beispielsweise, konntest dich in deinem Leben nie Prüfungssituationen aussetzen. Weil die bedeuten ja Stress. Ja, das ist klar. Früher war das auch immer sehr, sehr schwierig, bevor das richtig ausgebrochen ist. Ne? Also ich lebte ja im Grunde genommen mein ganzes Leben mit, ne? Also seitdem ich mich erinnern kann. Ich habe eine Ausbildung gemacht, die habe ich 2,5 Jahre gemacht, aber durch das Arbeitsamt und so habe ich meine Unterstützung nicht bekommen. Ne? Mhm. Was hast du für deshalb Ausbildung musste ich die abbrechen, ne? Deshalb kamst du nicht zur Prüfung. Ach so. Ne? Es war dann bei der Zwischenprüfung war dann schon Ende, weil mir das Geld ausgegangen ist, ne? Und ich kannte mich damals rechtlich nicht aus und so. Ne? Also das war jetzt ganz blöd gelaufen. Ne? Also es gab nie große Prüfungssituationen in deinem Leben. Nee, aber ich war später auch selbstständig gewesen und so. Ich habe richtig Geld verdient. Ne? Also, okay, da muss ich ja sofort einhaken. Beruf, selbstständig. Was kann man mit einer solchen Erkrankung beruflich überhaupt machen? Was hast du gemacht? Oh, ich hatte eine Handelsvertretung für Bauelement und hatte Sektionaltore montiert zum größten Teil. Habe ich nicht verstanden. Eine Handelsvertretung für was? Für Bauelemente. Für Bauelemente, ah ja. Ja, ich habe so Sektionaltore, hier so wo LKWs durchfahren und so, ne? Mhm. Bei den Firmen ist ein großes Loch in der Wand, da fährt ein LKW rein und raus ins Lager und so, wird beladen und so. Und das Loch muss ja auch wieder zugemacht werden. Ne? Wie oft ist dir das im Beruf passiert, dass du eingeschlafen bist? Oh, das ist mir passiert. Das Dumme ist so von wegen, ich habe oft auf einem großen Gerüst, auf einem hohen Gerüst gearbeitet, so 8 Meter Höhe. Wie bitte, das hast du selbst gemacht? Ja. Wie gefährlich, wie unfassbar gefährlich. Ja, ich habe auch immer gemerkt, so von wegen, dass mir die Beine so weggesackt sind. So, ne? Damals war das noch nicht ausgebrochen. Da waren das immer nur Zuckungen. Ne? Habe ich immer gemerkt, so von wegen, meine Beine zucken. Ach so, ja. Genauso wie du es uns vorhin beschrieben hast. So hast du es noch nicht viele Jahrzehnte. Nein, das ist erst richtig ausgebrochen, wo ich 27 war. Ne? Okay, du redest jetzt von der Zeit vor 27. Ich hatte das vorher auch schon. Ne? Wenn das richtig, wenn ich, ich habe damals immer Schwierigkeiten mit meinem Kompagnon gehabt, ne, und so. Und er hat das Ganze nicht verstanden. Ne? Ich habe ihm gesagt, ich bin sehr müde und sowas alles und habe ihm erklärt, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Körper, irgendwas funktioniert nicht richtig. Ne? Und weil es mit der Zeit wurde es langsam stärker, ne? Und der hat da immer ganz beschissen drauf reagiert. Ne? Wie oft in deinem Leben oder in den letzten Jahren ist von besorgten Mitmenschen ein Krankenwagen, ein Notarztwagen gerufen worden? Nie. Also wenn also mir ist das oft passiert, dass ich irgendwo in der Stadt mal umgefallen bin oder so. Aber dann die meisten Leute gaffen. Das ist alles. So unfassbar. Ja, das ist so eigentlich unfassbar. Bist du heute auch noch beruflich tätig? Nee, nicht mehr. Stichwort Liebe, Frauen, Beziehungen. Ja, wir hatten das über das Ganze ja auch schon mal geredet und wir sind auch eigentlich bis zu dem Punkt jetzt gekommen. Und das Problem war, dass die Sendung da zu Ende war. Ja, Liebe. Ne? Ich habe mich oft auf den ersten Moment, auf den ersten Blick verknallt. Ne? Mhm. Das ist mir eigentlich bei jeder Frau passiert, die ich verknallt war. Ne? Mhm. Und das ist immer sehr, sehr schwierig, ne? Weil im ersten Moment bin ich in so einer Starre. Ne? Mhm. Halt, ich kann überhaupt gar nichts machen. Ne? Also Starre heißt auch, dass du auch zusammensackst, oder wie? Nein. Ich bleib stehen, aber ich kann nichts machen. Mhm. Mein Körper macht einfach überhaupt gar nichts. Ne? Aber du müsstest doch dann auch, wenn du in hochemotionalen Situationen mit einer Frau bist, ganz zu schweigen von sexuellen Situationen, müsstest du ja ständig einschlafen. Ja, das ist auch nicht so einfach. Ne? Also die Sache ist so, heute kenne ich mich damit aus. Ne? Und dann sage ich der Frau ganz einfach, weißt du was, ich bin im Grunde wie ein Auto mit einer leeren Batterie. Du musst mich einfach ein paar Mal anschieben, ne? Und irgendwann laufe ich wieder. Ne? Ja, gut. Wenn die Frau das weiß, dann geht das natürlich ganz gut. Bist du, das Problem ist nur so dieser Moment, bis es dazu kommt, dass die Frau das weiß. Mhm. Weil wenn du eine Frau triffst, ich habe zum Beispiel mal eine Frau getroffen, die war auf Arbeit, hatte Spätschicht gehabt und dann, ich habe die gesehen und war sofort hin und weg. Ne? Mhm. Da war ein Kumpel da, der hat mich angestoßen, sonst hätte ich mich da eigentlich gar nicht wirklich bewegen können. So, also dieses Starrsein ist quasi eine Vorstufe vom Einschlafen. Ja. Kann man das so sagen. Was kann man therapeutisch, medikamentös dagegen tun, Erik? Oh, da gibt es Medikamente, aber ja, die meisten, die haben ganz heftige Nebenwirkungen. Ne? Mhm. Nebenwirkungen. Das heißt, die nimmst du gar nicht ein? Ich habe einige ausprobiert und so und ich nehme jetzt nichts mehr. Du hast dich damit arrangiert und kannst damit irgendwie auch leben? Also ich habe früher richtig Sport getrieben und damit ging mir das eigentlich viel besser. Ne? Mhm. Ich hatte dann nur durch Medikamente musste ich den Sport aufgeben, ne? Ja. Und durch die Nebenwirkungen. Ne? Ja. Und aber halt, jetzt keine Medikamente. Ich versuche jetzt wieder eben Sport zu treiben. Ne? Ja. Und, Lieber Erik, unsere Zeit rast davon. Ja. Interessant. Ja, die Sache ist so von wegen, dass mit den Frauen war das immer so, ne? Dass weißt du, du hast den ersten Moment, ne? Den verpasst du einfach. Ne? Mhm. Weil man bleibt einfach stehen. Ne? Mhm. Ich habe das auch gehabt, dann habe ich eben mit einem Kumpel, der hat mich da angestoßen und so, dann habe ich dadurch konnte ich dann wieder handeln. Ne? Mhm. Durch Berührung, ne, hört das auf, ja. Ne? Wenn du berührt wirst. Gut, ne? Aber das muss man natürlich erstmal kommunizieren, ne? dass man so funktioniert. Wissen, da ist natürlich jede Frau erstmal irritiert, was ist mit dem los? Der ist starr und guckt mich an und sagt nichts mehr. Jetzt war das so von wegen, dass die Frau, die hatte mich nur gesehen, die hatte mich auch die ganze Zeit angeguckt, ne? Und dann, dadurch, dass mich mein Kumpel berührt hatte, so von wegen, konnte ich dann auch wieder handeln. Ne? Und dann bin ich mit der Frau ins Gespräch gekommen, haben wir kurz beredet, so von wegen, wir treffen uns nachher in der Diskothek und so, ich sitze da und da und ich kannte das alles da, ne? Ich sitze da und da, da treffen wir uns, ne? Und dann kam die Situation, ich sah sie, sie war auf der anderen Seite von der Tanzfläche, rennt über die Tanzfläche rüber, breitet die Arme aus, fällt um meinen Hals, steckt mir die Zunge in den Hals und ich mache nichts. Wieder starr. Ja, genau. Ja. Ne, total starr. Ne? Erik. Und damit war die Frau weg. Das ist mir ja, 90% immer mit Frauen passiert. Ne? Oh je, oh je. Danke, dass du uns das erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute, Erik. Ja, ne, und ich wünsche dir auch alles Tolle. Dankeschön. Ne, verabschiedet haben wir uns ja schon mal. Ne? Dann mach's gut, mein Lieber. Ja. Tschüss. Ja. Ciao. Mach's gut, ja. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist die Marie. Marie ist 22. Guten Morgen, Marie. Hallo, Domian. Hallo, Marie. Sorry, ich bin total aufgeregt. Ich fange einfach mal an zu erzählen. Ja, also, genau. Was ich möchte über mein Studium sprechen. Von deinem Studium? Genau. Was studierst du denn? BWL, Betriebswirtschaftslehre. Kannst du bei den Hörern irgendwie ein bisschen anders halten? Das klingt so verblubbert. Besser? Das weiß ich noch nicht. Okay. Also Betriebswirtschaft studierst du. Genau, richtig. Mhm. Und ich bin jetzt kurz vor dem Ende. Mhm. Das heißt, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Aber das Problem ist, mir fehlt eine Klausur. Ja. Und in dieser Klausur bin ich im dritten Versuch. Und das ist quasi da so geregelt, wenn man eine Klausur im dritten Versuch verhaut, dann war es mit dem Studium. Also da war alles umsonst. Alle Klausuren, alles, was man für dieses Studium getan hat, war quasi umsonst. Was ist das für eine Klausur? Marketing. Marketing. Klingt ja gar nicht so kompliziert, oder? Nein, das Ding bei Marketing ist einfach nur, dass wenn deine Ideen oder deine Vorstellungen dem Professor nicht gefallen, dann kann er sagen, nee, ich finde das nicht gut. Also eine sehr subjektive Sache ist das. Ja, genau, richtig. Und dann gehe ich davon aus, dass du nicht so einen guten Draht mit diesem Professor hast, wenn du zweimal schon durchgefallen bist. Ja, also was heißt guten Draht? Also eigentlich hat man ja gar keine Beziehung zu dem Professor, weil man ist quasi als Student nur eine Nummer und man kennt ihn halt nur von den Vorlesungen, aber wahrscheinlich weiß er auch gar nicht, wer ich bin oder wie ich heiße, der kennt nur meine Matrikelnummer und ja, das war's. So, jetzt stehst du vor der dritten Klausur. Genau, ich musste jetzt schreiben, damit ich eben mein Studium abschließen kann, aber ich habe halt so große Angst davor, vor dem Scheitern, weil ich weiß, wenn das daneben geht, dann wäre das für mich wie, vorbei für mich. Also ich darf ja dann auch in ganz Deutschland das Studium nicht mehr studieren oder kein Studium nehmen, das irgendwie ähnlich ist, beispielsweise jetzt. Du müsstest dann von, auch Volkswirtschaft könntest du nicht neu anfangen? Nein, genau, weil da sich Module auch ähneln. Also ich darf quasi nicht mehr diese Richtung in ganz Deutschland studieren. Heißt, du müsstest ganz von vorne anfangen in einem ganz anderen Bereich. Genau. Und das finde ich halt einfach so unfair, also an diesem System. Mhm. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, gut, die ersten 10 Klausuren, die man im Studium schreibt, dafür hat man eben nur diese 3 Versuche, um einfach zu gucken, ob man dafür qualifiziert ist. Mhm. Aber wenn ich fast das Studium abschließe und 30 Klausuren schaffe, dann denke ich mal schon, dass man irgendwo für dieses Studium ja schon gemacht ist. Was für eine Klausur, wie sieht die aus? Ist das beschreibt die mal. Wie muss man da vorgehen? Wie muss man arbeiten? Ja, also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was der Professor da jetzt von einem verlangt. Das Problem ist ja auch noch, dass es nicht immer derselbe Professor ist. Das heißt, wenn man die Klausur im Sommersemester schreibt, ist das ein anderer Professor und zum Wintersemester ist das wieder ein anderer. Das heißt, der andere hat wieder ganz andere Ansprüche oder ganz andere Themen, auf die er Wert legt. Es ist kein Test, wo man Kreuze machen muss. Sowas ist das nicht. Nein, da muss man schon freischreiben. Man muss freischreiben, das wollte ich wissen, ja. Genau. Ah, das heißt, das kann man auch schwer trainieren vorher oder üben. Ja, genau, das ist ja das Problem. Also es gibt eigentlich kein richtig und kein falsch, aber dein Professor muss es mögen. Kannst du dich denn nicht mit Studenten zusammensetzen, die das schon gemacht haben, um einfach mal einen Erfahrungsaustausch hinzubekommen? Ja, ich habe natürlich auch schon Lerngruppen gehabt. Es gibt ja noch andere, die schreiben. Und ich habe ja schon im zweiten Versuch geschrieben. Da habe ich eigentlich auch schon ganz viel für die Klausur getan. Mhm. Und dachte eigentlich auch nach der Klausur, dass es eigentlich ganz gut, relativ gut gelaufen ist. Du hattest ein gutes Gefühl. Genau. Und dann, ich dachte sogar, dass es eher, ich war schnell fertig, konnte alles beantworten, konnte mit jedem Thema was anfangen. Und dann danach, also ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich einfach nicht für Marketing geschaffen. Mhm. Gibt es bei diesen Klausuren klassische Noten oder Punkte? Ja, es gibt Noten. Noten, welche also, Note hattest du? Ja, wenn man halt durchfällt, ist das alles schlechter als 4,0. Schlechter als 4,0, aber genau. Das würde ja normalerweise bedeuten, ausreichend, nicht so doll, aber bestanden. Genau, mit 4,0. Besteht man noch, aber wenn es jetzt 4,3 ist oder 4,7, dann ist es vorbei. Und wie war es bei dir? Also das weiß ich nicht. Es steht quasi einfach nur, das Ergebnis ist dann einfach nicht bestanden. Da weiß man jetzt nicht genau. Es gibt spezielle Lerngruppen für diese Klausuren. Also man kann Lerngruppen bilden. Man kann sich halt mit Kommilitonen zusammensetzen und sagen, hey, habt ihr mal Lust, dass wir zusammen Marketing lernen? Mhm. Und wann ist diese Klausur die dritte? Im Februar. Im Februar, das ist gar nicht mehr so lange hin. Nee. Was machst du im Moment? Wie versuchst du, dich zu trainieren und vorzubereiten? Ja, also der Stoff, der jetzt in den Vorlesungen gelehrt wird, auf den fixiere ich mich natürlich, um einfach zu schauen, was der Professor jetzt von einem verlangt erstmal an Theorie. Und ja, dann einfach ganz viel üben. Aber das Problem ist einfach, das ist so ein Fach, wo man einfach nicht weiß, ist es jetzt genug oder ist es jetzt eben nicht genug? Also es gibt keinen Punkt, wo man sagt, gut, jetzt habe ich alle Aufgaben gelöst, das war's. Gibt es keine Sprechstunden bei diesem Professor, wo man... Doch, geht das kann man schon machen. Geh doch mal hin. Erzähle ihm das Problem und erzähle ihm von deinen Ängsten und bitte ihn um einen Rat, was er glaubt, wie du dich am besten trainieren könntest. Ja, also das Problem ist, es ist jetzt diesmal ein anderer Prof, wie er jetzt auf solchen Fragen von mir reagiert, das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß noch, als ich im zweiten Versuch war, da war ich auch bei meinem Professor und habe mit ihm geredet. Mhm. Und dem war das halt irgendwie so alles irgendwie egal, weil der hat einfach gesagt, ja, machen Sie einfach das, was wir in den Vorlesungen besprochen haben und dann wird das so klappen. Okay, das ist jetzt ein anderer. Ich würde es auf jeden Fall machen. Du hast dabei nichts zu verlieren. Und wenn ich ja Professor wäre in der Chemie, man würde mir so seine Ängste schildern, würde ich das erstmal sympathisch finden und nach bestem Wissen ihm auch Tipps geben, was man tun könnte und was man trainieren kann. Trainiere dich, soweit das irgendwie möglich ist. Bilde eine Lerngruppe, wenn es noch keine gibt. Sitz nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, das ist ganz schlimm. Sei aktiv, geh aktiv mit dieser Angst um, die du hast, vor diesem Lampenfieber. Je mehr du trainiert hast, je mehr du weißt, ich weiß, man kann nicht alles wissen, mir ist völlig klar, in welcher Situation du steckst, aber je mehr du vorher gemacht hast, desto einen Tick weniger Angst hast du auch dann hinterher. Ja, man hat halt einfach nur immer im Hinterkopf, also es gibt ja die Option, dass man die Klausur nicht besteht. Ja. Und dann hat man immer im Hinterkopf, was ist, wenn doch? Also erstmal wird ja die ganze Familie enttäuscht sein und würde ich überhaupt nicht drüber nachdenken jetzt. Das sind alles destruktive Gedanken. Was wäre, wenn und wie würden dann alle reagieren? Interessiert dich nicht. Jetzt interessiert dich Lernen und trainieren. Nur darum geht's. Ja. So, wenn irgendwas einsetzt, dann nächstes Jahr im Februar, wie auch immer, dann hast du genug Zeit, dich doch damit dann zu beschäftigen. Jetzt geht's nur ums Lernen. Ja, du hast recht. Aber kurz deine Meinung, wie findest du das denn, dass man wirklich nur 3 Versuche hat? Also finde ich auch völlig ungerecht, aber darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Das verändern wir beide jetzt in dem Gespräch nicht. Ja, leider nicht. Und bevor, das wird vielleicht irgendwann mal verändert, aber jetzt nicht verändert. Damit musst du dich einfach abfinden, das ist so, wie es ist. Ja, du hast recht. Ich drück die Daumen. Und einen Satz doch noch zum Scheitern. Ja. Aber nur einen Satz und dann vergessen wir das Scheitern. Selbst wenn es passieren sollte, du hast ein tolles Alter von 22. Die Welt geht nicht unter, du hast keinen Krebs. Weißt du? Ja, du hast recht, ja. Auch dann wird es einen Weg geben und manchmal eröffnen sich dann noch tollere Türen. So, Klammer zu, müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Okay. Jetzt lernen, okay? Ja. Und geh zu dem Prof. Ja, mache ich. Alles Gute von Herzen. Ja, toi, toi, toi. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Nächste Woche Freitag ist die allerletzte Sendung Domian nach fast 22 Jahren. Aber nächstes Jahr, zwischen Januar und Ende April, bin ich auf Talk-Tournee. Diese Tournee heißt Domian redet. Und wenn ihr zu einer dieser Veranstaltungen kommen wollt, sehr gerne. Klickt mal rein bei 1live.de, da stehen die Daten, da stehen die Städte und Uhrzeiten und wo man die Tickets bekommt und so weiter. Mich würde es sehr freuen, viele von euch persönlich kennenzulernen während dieser Veranstaltung. Wir werden viel über die Sendung reden, ich werde sehr viel mit euch reden, ich bin sehr gespannt, mit euch auch ins Gespräch zu kommen. Also Domian redet, Talk 1live Produktion nächstes Jahr zwischen Januar und April. 1live.de, da sind die ganzen Daten, wo ihr Also es wird hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen, nicht hauptsächlich, es wird ausschließlich in Nordrhein-Westfalen sein. Sehr viele Termine im Großraum Ruhrgebiet, aber auch in Bonn, in Aachen, in Köln, in Düsseldorf und so weiter. Hier ist Felicitas, 34. Guten Morgen. Guten Morgen. Felicitas, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Um was geht es denn? Ja, jetzt hatten wir gerade so eine Vorrednerin, die so schön fleißig BWL studiert, was ich eigentlich auch mal wollte. Jetzt komme ich mit den Abgründen von meinem Job. Ich habe jetzt ich habe kein Wort verstanden, was du gesagt hast gerade. Die Vorrednerin erzählt gerade so schön, wie sie BWL studiert und so fleißig ist. Und jetzt kommen wir zu meinem Job, der sowas ganz, ganz anderes ist. Ah, okay, was ganz anderes. Ja, wir haben schon mal im Mai gesprochen und zwar ging es da um anonymen Sex. Um was? Um anonymen was? Anonymen Sex. Sex, ja. Genau, und ich war die in den Fingerclub geht und so. Ja, okay. Okay, und mein Job ist halt auch Sex und zwar drehe ich Pornos. Ja. Ich mache schon seit 2014 so Webcam-Geschichten, also hier so aussehen vor der Cam und Chat und Sexchat und sowas. Und irgendwann wird man halt in der Branche ein bisschen... ja, nicht bekannter, aber man spricht sich so rum, hey, die und die, bla bla. Und so bin ich halt von den Pornoproduzenten irgendwann angesprochen worden, hey, hast nicht mal Bock zu drehen? Mhm. Und also die haben dich bei diesen Webcam-Sessions gesehen irgendwo? Nee, nicht gesehen, aber ich sag mal, irgendwann, dann ist man auf Facebook mit dem Darsteller befreundet, mit dem und dann irgendwann so. Aber du hast so Webcam-Geschichten angeboten? Genau, ich bin auf sämtlichen Portalen, die es eigentlich so gibt, mache ich halt Webcam. Mhm. Habe das erst nebenberuflich gemacht und erst seit 2015 mache ich das hauptberuflich. Und dann kam halt jetzt Anfang 2016, im Februar oder im März war mein erster Dreh. Die Pornoproduzenten, also für einen richtigen großen Pornofilm. Genau, also was heißt groß, ist unterschiedlich. Ich drehe auch Clips, wo halt wirklich so, sag ich mal, eine Stunde auf zwei Arbeit ist. Und ich drehe aber auch so... Wie ist das für dich, mit anderen, also vor der Webcam zu sitzen, alleine und da irgendeinen Spaß zu machen, ist ja die eine Sache und vielleicht wahrscheinlich wesentlich einfacher, als vor einem professionellen Kamerateam mit Beleuchter und Aufnahmeleitung und weiß ich was alles, und einem Partner Sexszenen zu drehen. Wie ist das für dich? Hat natürlich mit normalem Sex absolut nichts zu tun, ne? Also einen Orgasmus hatte ich noch nie. Mhm. Spaß macht das insofern einfach, ist halt aufregend, so ein Set halt zu erleben. Aber ich sag mal, jetzt rein Spaß beim Sex habe ich da eigentlich nicht. Ja, gut, davon gehe ich auch erstmal aus. Klar. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass du dich auch ein bisschen schämst vor den anderen, dich da so... Nee, absolut nicht. Dadurch, dass ich ja auch schon Swinger bin, ist das für mich völlig okay, wenn mich einer nackt sieht. Ich habe jetzt auch nicht die mega Traumfigur, aber trotzdem ist das für mich völlig okay. Finde es eigentlich auch irgendwie ein bisschen geil, wenn mir einer zuguckt oder auch auf die Resonanz von meinen Usern in der Cam. Ja. Hey, ich habe den Porno gesehen, ich habe den Film gesehen und ich finde es irgendwie eigentlich ganz scharf. Ja. Die Partner, mit denen du drehst, kriegen die immer eine Erektion hin? Nein. Leider was, nicht. Was dann? Dann wird gefaked. Alles kann mit Kunstfirma oder mit Actimel oder... Ah ja, okay, gut. Das kann man natürlich auch faken, das Ende der ganzen Geschichte. Aber gewisse Szenen kann man ja nicht faken. Nee, aber was willst du machen, wenn derjenige halt einfach... Also eine Erektion kriegen die in der Regel schon. Mhm. Und die ganz harten Szenen, die gehen auch eigentlich nur mit einer Erektion, die kannst du eigentlich nicht faken, du kannst halt diese Soft-Geschichten. Ich habe schon fürs Fernsehen auch gedreht, also für so einen Sky-Sender halt. Da werden halt auch Soft-Szenen gedreht, die kannst du natürlich immer faken, weil es halt Slow-Motion ist. Stopp. Was für Szenen? Ich habe sie verstanden. Soft-Szenen. Ich verstehe nur nicht. Soft-Szenen, ach ja, okay. Soft-Szenen, genau. Ja. Du darfst ja im Fernsehen keinen harten Porno zeigen. Wie kriegst du noch, sag ich mal, hin, wenn keine Erektion da ist, aber die richtigen Hardcore-Szenen, die gehen halt nur mit dem Schwanz. Wie habt ihr den Sex? Mit oder ohne Kondom? Das ist auch ganz unterschiedlich. Das kommt auf die Größe der Produktion an, diese Clip-Geschichten. Oder es gibt auch ein Studio, wo halt einfach grundsätzlich safe gedreht wird. Oder auch wenn es halt so eine kleine Clip-Geschichte ist, da gibt es ja keine Mega-Gage. Da kannst du einfach von dem Geld auch keinen Test bezahlen. Da wird halt safe gedreht. Aber für die großen Firmen und wenn es auch diese Riesenproduktion sind, da ist ohne Kondom eigentlich Pflicht. Mhm. Und ja, dann gut. Wird halt auch ein Volltest erwartet, wo halt alles... Wann wurde denn, gut, das ist ja mit diesem Test, ist ja also ein bisschen wackelig. Dann muss man ja beim Test gewesen sein. Das dauert ja ein paar Tage, bis dann die Befunde kommen. Und in diesen paar Tagen muss jemand dann abstinent leben. Und das muss man dem glauben. Und dann muss sofort die Produktion kommen. Also ein Risiko ist da schon. Ich habe mir auch eine Geschlechtskrankheit geholt. Siehst du? Welche hast du dir geholt? Gott sei Dank eine harmlose. Ich hatte Chlamydien. Na gut, schön ist es nicht, aber das kann man noch heilen. Das kann man heilen, genau. Ja. Aber du hättest das ja andere kann man nicht heilen. Du hättest ja Syphilis holen können oder Feigwarzen oder weiß ich was. Genau. Ich war auch nicht sehr begeistert. Also nachdem ich das erfahren hatte, dass ich das habe, wollte ich auch, da stand eine große Produktion an. Und da wollte ich eigentlich auch in dem Moment alles hinschmeißen und sagen, scheiße, ich mach das nie wieder, kacke, direkt. Das war auch innerhalb der ersten 3-4 Produktionen, wo ich mir das geholt habe. Und ich denke, scheiße, jetzt drehst du vorne und holst dir direkt was. Mhm, und, genau. Aber einfach, die großen Produktionen bringen halt doch zu viel Geld, um das abzusagen. Ne? Wie viel verdienst du im Monat ungefähr? Das kann man nicht sagen, wie viel ich im Monat verdiene. Ich habe schon, seit ich das mache, jeden Monat mindestens ein Booking. Aber es sind ja kleine Clips oder große Produktionen. Und deswegen. Also sagen wir mal eine große Produktion, wie viel bringt das? Da bekommt man bis zu 500 Euro am Tag. Am Tag. Und wie viele Tage arbeitet man dann? Das ist auch unterschiedlich. Ich hatte jetzt immer nur maximal 3 Tage. Mhm. Ich hätte jetzt noch mehr gedacht. Einen ganzen Tag? Das ist nicht mehr so. Früher gab es 4-stellige Beträge. Ja, ja, genau. Ja, nee, das ist alles. Das ist nicht mehr so. Aber du kannst davon leben und das ist dein Job. Nein, davon leben kann ich nicht. Nein, du kannst nicht davon leben. Nein, du kannst doch nicht davon leben. Also ich sag mal, wenn ich jetzt 500 am Tag kriege, dann muss ich ja mindestens 6 Tage drehen im Monat, dass ich davon leben kann. Aber da sind ja auch Clips bei, wo du weniger kriegst und was weiß ich. Und du wirst in der Regel auch nicht so oft gebucht, weil halt mittlerweile so viele, gerade Darstellerinnen, es gibt so viele und vor allem die unterbieten sich ja auch. Dann kriegst du was geboten. Ich habe jetzt auch ein paar Mal schon eine Produktion abgesagt, weil ich gesagt habe, hey Leute, sorry, das passt nicht. Dafür brauche ich gar nicht erst losfahren. Da bleibe ich zu Hause in der Cam sitzen. Was machst du denn im normalen Leben? Ich mache diese Cam noch und ich bin fest angestellt noch an einer Tankstelle, wo ich 2 Nachtschichten in der Woche mache. Ach so, und die Leute ahnen gar nicht, wenn die nachts tanken, wer da gegenübersteht. Doch, es ist sogar schon passiert, dass ich dann über meine Facebook-Seite angeschrieben wurde. Habe ich dich nicht gestern in der Tankstelle gesehen? Das ist ja lustig. Hast du einen Freund im Moment, Felicitas? Nein, das ist ja mein Problem. Immer wenn ich, also mit der Cam ist schon schwer geworden, einen Mann zu finden, aber jetzt halt so... wenn ich jemanden kennenlerne und ich erzähle dann fragt man sich immer, was macht man beruflich und natürlich immer schon so langsam vor und erzähl mal von dem Pornos nichts. Und wenn man sich dann näher kennenlernt und du erzählst dann, ja, ich sehe Pornos, ja, ist ja für mich ein totales No-Go und keine Ahnung und meine Frau muss damit aufhören und keine Ahnung. Und also weißt du was, Felicitas? Ich kann die Jungs verstehen. Ja, ich kann die Jungs auch verstehen. Ja. Nur trotzdem kann ich nicht zu einer Frau sagen, du musst damit aufhören. Würdest du denn... Ich bin ja keine Nutte oder so, ne? Aber... trotzdem, Wir wollen nicht schlecht über die Mädels reden, die auf den Strich gehen. Nein, um Gottes Willen, aber da kann ich das schon eher verstehen. Würdest du denn für die Liebe, wenn du dich jetzt groß verlieben würdest, würdest du das aufgeben? Es ist schwer, aber ich glaube schon, wenn es der richtige ist. Wenn es die ganz große Liebe wäre, ja. Ja, Felicitas, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, pass auf dich auf. Ja, wenn ich von dir noch ein Autogramm bekommen könnte. Mensch, das mache ich doch total gerne. Das habe ich beim letzten Mal vergessen. Und wir sehen uns in Krefeld bei deiner Tour. Sehr gut, dann mach dich bemerkbar. Dann werde ich mal mit einem von deinen Büchern kommen, dann hole ich mir noch ein Autogramm, aber ich habe dich auch schon mal getroffen. Na gut. Haben wir uns schon mal gesehen, vielleicht sehen wir uns, vielleicht erkennst du mich. Vielleicht. Felicitas, dann legst du bitte auf und wir melden uns bei dir nochmal und alles Gute. Klar. Auf Wiederhören. Tschüss. 1:36 haben wir. Hier ist unser Thema für morgen. Morgen heißt unser Thema, das habt ihr gewählt, ausgewählt. Ihr habt dafür gestimmt. Das Thema heißt extreme Neigungen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ganz spezielle Vorlieben in ihrem Leben haben. Also im gesamten Leben, im Spektrum des Lebens. Entweder extreme Vorlieben sexueller Natur, vielleicht extreme Essgewohnheiten, vielleicht esst ihr nur Fritten oder nur Fleisch oder nur Eier oder weiß ich was, oder nur Schokolade. Vielleicht habt ihr extreme Hobbys und sagt so auch, ja, das ist eine extreme Neigung oder irgendetwas anderes in eurem Leben, was wirklich extrem ist, was so zu euch gehört, was ihr aber macht. Das muss nicht sexuell sein, es kann auch alles möglich sein. Habt ihr eine extreme Neigung? Wenn ihr eine habt, welche? Und habt ihr Lust, mir davon zu erzählen? Ihr könnt mailen unter domian@wdr.de oder morgen natürlich gerne auch vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer oder während der Sendung. Extreme Neigungen morgen bei uns in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute Freitemennacht und hier ist Holger. Holger ist 39. Guten Morgen, Holger. Guten Morgen, hallo. Mann, da bin ich ja froh, dass ich so kurz vor Schluss nochmal bei dir reinkomme. Das ist auch schon was, was auf meiner To-Do-Liste steht. Schon seit Jahren wollte ich das mal machen und dachte, jetzt musst du es machen, sonst ist bald vorbei. Ja, genau, es wird knapp. Ja. Lieber Holger, weswegen rufst du denn an? Ja, mein Thema ist mein Auto-Tick. Du bist ein Auto-Freak. Ja, kann man so sagen. Also ein bisschen anders halt. Erzähl. Also ich habe immer noch mein allererstes Auto, seit ich meinen Führerschein gemacht habe, also schon über 20 Jahre. Nämlich? Mein Ford Escort von Baujahr 88. 88er Ford Escort, nicht schlecht. Ja, also mittlerweile sehr selten und das ist mittlerweile dadurch auch wieder was Besonderes. Ja, also ich glaube, ich habe auch gerade ein Bild vor Augen, ungefähr, was das für ein Typ noch ist. Wie viele Kilometer hast du gefahren schon? Ich schätze mal, ich kann das gar nicht so genau sagen, weil ich mehrere Autos mittlerweile habe von dem gleichen Typ. Ich schätze aber, dass es mindestens eine 500.000 ist. Und aber nicht mit dem ersten Motor? Nein, so verteilt auf drei Autos. Also du hast drei Ford Escorts? Ja, ich hatte mit dem einen angefangen. Und dann hatte ich irgendwann gedacht, ach Mensch, ich hätte auch gerne noch mal ein Cabrio. Und den gab es auch in offen. Und dann hatte ich mir den noch dazu geholt. Mhm. Und dann irgendwann bin ich mal durch Zufall noch auf so eine seltene Turbo-Version gestoßen. Da gibt's nicht viele von. Und den habe ich dann mit einem Motorschaden sehr preiswert auch noch erworben. Das war eigentlich schon entgegen aller Vernunft, sich drei Autos dahin zu stellen. Aber gut. Und den habe ich halt jetzt auch wieder aufgebaut. Der ist jetzt tipptopp in einem guten Zustand. Und stehen die Schätze auch geschützt in einer Garage? Nee, leider. Nein! Das ist aber schlecht. Nee. Auf der Straße stehen die? Das ist bei mir, wo ich wohne, sehr schwierig, an Garagen ranzukommen. Mhm. Ich habe eine Garage, aber die ist leider, oder was heißt leider, die habe ich mittlerweile mit Ersatzteilen so gespickt, dass ich da nicht mehr drin parken kann. Warum Ford Escort? Ja, das ist eine schwierige Frage, die ich mir auch manchmal selber stelle. Das Auto hat mir einfach damals gefallen und zu der Zeit war auch jetzt, sag ich mal, von finanziellen Mitteln nicht so, dass ich mir jetzt hätte irgendwie einen Porsche oder irgendwas kaufen können. Und es war jetzt ein Auto, was mir dann in dieser Preisklasse am besten gefallen hat. Okay, das verstehe ich noch auf die Anfänge. Ja, genau. Aber damals schon, es ist auch so ein bisschen unter Prozess meiner Bekannten und Freunde auch gelaufen, weil jeder sagte, Mensch, das ist nicht so gut und Schrott und Proletenauto und was weiß ich. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt erst recht. Ne? Naja, und bist du bei Escort geblieben? Ich bin nicht geblieben, bis heute. Und ne? Dir gefallen so, auch die neuen Modelle gefallen dir auch immer noch gut? Ja, nee, also mir gefallen eigentlich moderne Autos nicht so gut. Ach so. Also es gibt selten ein modernes Auto, was mir gut gefällt. Mhm. Obwohl mittlerweile das Einzige, was mich stört, ist das Thema Sicherheit. Ich habe natürlich mittlerweile im Straßenverkehr auch so ein bisschen Angst, kann man schon fast sagen, wenn man mit diesen dicken SUVs konkurrieren muss. Und wenn du mit dem ganz alten fährst und dir fährt irgend so ein fettes Teil, so ein Porsche oder genau, BMW. Genau, dann bin ich platt, dann habe ich keine Chance, denke ich mal. Ich stand letztens an der Ampel neben einem und die Stoßstange von dem Auto neben mir ragte genau auf meine Kopfhöhe. Mhm. Und da will ich mir nicht ausmalen, was dann passiert. Ja, aber ich hoffe einfach nicht, dass da was passiert. Aber die Autos sind für dich auch ganz normale Gebrauchsgegenstände und du benutzt die auch im Alltag. Richtig, genau. Also ich fahre sehr viel. Ich bin auch Pendler. Ich habe auch eine weite Strecke zur Arbeit und das mache ich alles mit den Autos. In einem habe ich eine LPG-Gasanlage drin. Mhm. Das ist eigentlich dann das Auto, was ich am meisten fahre. Dann ist es günstig. Ja, das ist sehr günstig. Also es ist immer noch günstiger als ein moderner Diesel. Dennoch sind es drei Autos, die sind angemeldet, die müssen Steuern, genau, Steuern richtig. Zahlen, ja, die Versicherung zahlen. Wie viel zahlst du im Jahr für die Autos? Weißt du so? Oh, ich habe es jetzt gar nicht zusammengerechnet, aber wenn man jetzt nochmal nur Steuern und Versicherung nimmt, kann ich mal grob überschlagen. Das sind so das sind unter 1.500 Euro. Das sind vielleicht 1.200, 1.300 Euro. Also es ist mit den Jahren immer, sind die Prozente in der Versicherung runtergegangen. Ja. Bist du denn ein Schrauber, der auch viel selbst machen kann? Oder ja, auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich super. Sonst müsstest du wahrscheinlich immer viel Geld ausgeben, vor allen Dingen für das alte Modell zum Reparieren und Instandhalten. Also da ist schon öfter mal was dran, aber das ist für mich eigentlich kein Problem. Ich bin manchmal sogar, es klingt blöd, ich bin manchmal sogar froh, wenn irgendwas dran ist, dass ich das machen kann. Nee, das mache ich wirklich gerne, das ist so mein Hobby. Und sind die äußerlich auch richtig poliert und mit allem drum und dran und glänzen und du wäschst die immer fleißig? Also ich halte die gut in Schuss, aber durch diesen alltäglichen Gebrauch und auch durch das Parken auf Parkplätzen ist die ein oder andere Schramme leider da. Aber die sehen eigentlich noch gut. Also wenn heute einer einen Wagen sieht und fragt, wie alt er ist, der sagt dann, oh. Wie viel Zeit verbringst du denn mit diesen Autos? Freizeit meine ich. Das geht eigentlich. Das ist also Unterschied. Das war früher noch ein bisschen extremer. Im Moment geht es wieder. Ich bin eigentlich so einmal die Woche bin ich dran. Mhm. Hast du eine Frau, eine Freundin? Eine Freundin, ja. Was sagt die denn zu deinem Autotick? Naja, also wenn es nach der ginge, würde ich alle drei Autos verkaufen und mir ein neues kaufen. Und ein neues und dann ist es gut, ne? Genau, du sagst dir, warum nicht ein vernünftiges? Und das höre ich immer oft, dass meine Eltern auch, die machen sich dann so ein bisschen Sorgen. Wenn ein Junge, wenn du mal einen Unfall damit hast, kauf dir mal ein stabileres, neueres Auto, wo Airbags drin sind. Und so, jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Du musst entscheiden zwischen den drei Escort und deiner Freundin. Also das ist eine gemeine Frage, aber die habe ich mir natürlich auch schon mal selber gestellt. Ja. Und da gibt es eigentlich zwei Antworten. Jetzt bin ich gespannt. Also wenn eine Frau zu mir sagen würde, hör mal, du musst dich zwischen den Autos und mir entscheiden, dann schließe ich daraus, dass ich ihr doch nicht so wichtig bin, dass sie mich nicht bedingungslos haben möchte. Mhm. Dann würde ich die Autos behalten und sage, wenn es ihr nicht passt, Tschüss. Dann geht. Okay. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt eine andere Situation, meine Partnerin ist vielleicht schwer krank, ich brauche irgendwie Geld für Medikamente, um mir das Leben zu retten, würde ich natürlich die Autos verkaufen. Mhm. Okay, also da unterscheide ich. Finde ich ganz gute Antworten, die du jetzt gegeben hast. Kann ich so ein bisschen nachvollziehen, beides. Ich bin ja auch ein großer Autofreund, wenn du das... Ja, das habe ich schon durch die Sendungen immer so mitbekommen. Dann kannst du das so ein bisschen vielleicht nachfühlen. Absolut, absolut. Dass man so eine Leidenschaft für ein Auto hat. Meine mittlerweile auch so, wenn ich in den Niederlanden schon mal unterwegs bin, da werde ich sogar schon mal gegrüßt jetzt auch von welchen, die auch so ein Auto haben. Yeah. Also mittlerweile so, man fällt so ein bisschen jetzt wieder auf damit. Das ist ja bald ein Oldtimer, ne, der erste. Ja, das geht bald los. Die werden bald 30. Genau. Wie viel PS hat der? Der kleinste hat 75 PS und der größte hat 130. Das ist ja Wahnsinn, ne? 130 für einen Escort. Ja, der wiegt ja nur eine knappe Tonne. Der ist auch ganz schön flott unterwegs. Das ist ein nettes Teil. Ich habe da halt sehr viel Spaß beim Fahren. Ich mag dieses Fahrgefühl. Mhm. Keine Servolenkung, nichts drin. Mhm. Ein bisschen tiefer gelegt, ein schönes, straffes Fahrwerk, vernünftige Reifen drauf. Ja. Das macht so einen Spaß damit, durch eine Kurve zu fahren. Das ist wie Go-Kart fahren. Das ist einfach so, ich brauche diesen ganzen Klimbim nicht, diesen ESP und Servolenkung. Das ist für mich alles so überflüssig. Was sind denn jetzt noch Träume, Holger? Ein vierter Escort noch? Nein, ein Traum, den ich mir wahrscheinlich nicht verwirklichen werde, das wäre noch so ein alter Ford Mustang. Ja, das ist natürlich der Hammer. Das wäre natürlich jetzt wirklich noch der Hammer, aber das wäre so ein bisschen im Moment over the top, auch was meine Zeit angeht, die ich dann dafür auch bräuchte. Und ich bin ein Freund von mir, hat sich gerade so einen gekauft. Top restauriert, ich weiß nicht, 30, 40 Jahre alt. Ja, das ist ein Traum aus. Und wir sind damit gecruised, das war der Hammer. Man meint wirklich, man ist irgendwie in einer anderen Welt, wenn man schon drin sitzt und dieser Motor springt an. Das ist schon wie ein kleiner Orgasmus. So ein Achtzylinder, der dann losbollert. Wahnsinn ist das. Wahnsinn. Aber er, das ist eine tolle Sache. Ja. Das ist auch so ein Auto-Liebhaber und der hegt und pflegt den auch und da darf nichts rankommen. Ja, Holger. Dann wünsche ich dir viel Spaß weiterhin mit deinen Autos und auf dass es vielleicht doch irgendwann mit dem Mustang klappt. Ja, wer weiß. Wer weiß. Dir auch noch eine schöne letzte Woche noch mit deiner Sendung. Dankeschön. Das waren wirklich viele tolle Jahre. Ich höre das ja auch schon eigentlich seit ich das Auto habe, kann man sagen. Und ich hätte auch gern noch ein Autogramm. Na klar, sehr gerne. Dann legst du auf und wir melden uns gleich wegen deiner Anschrift. Okay. Lieber Holger, alles Gute. Grüß, ja, dir auch. Grüß die Forts von mir. Mach ich. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Ah, jetzt freue ich mich sehr auf eine Anruferin mit im tollen Alter von 91, nämlich Lore. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Domian. Liebe Lore, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich habe schon mal vor einigen Wochen, als mein Mann gestorben ist, mit dir gesprochen. Ja. Und Domian, mir geht's so wahnsinnig schlecht. Mir geht's wahnsinnig schlecht. Ich würde so gerne sterben. Ich erinnere mich sehr gut, als wir beide uns unterhalten haben. Ja. Du warst nicht besser, im Gegenteil. Mhm. Sagst du mir nochmal, wie lange du mit deinem Mann verheiratet warst? 69 Jahre. Mhm. Eine Woche vorher ist er gestorben. 69 Jahre, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und Domian, wir waren so, so glücklich miteinander. Mhm. Und vielleicht fühle ich mir wegen dem so unendlich schwer. Mhm. Ich kann nicht mehr und ich möchte eigentlich auch gar nicht mehr weitermachen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin alleine und mich braucht niemand und ich habe so keine Not. Das wäre gelogen, wirklich nicht, aber mir geht's. Du bist aber... Ich bin viel zu gesund, als dass ich sterben durfte. Ich wollte gerade sagen, du bist ja körperlich, bist du gesund? Ganz gesund. Mhm. Dein Mann war auch so ungefähr in deinem Alter? Mein Mann war 98. 98, ja. Mhm. Wie war das nochmal mit Kindern? Ach, wir haben zwei Töchter gehabt. Eine Tochter lebt noch und eine ist schon vor 20 Jahren gestorben. Und die noch lebt, die hat doch wahrscheinlich dann auch wieder Kinder. Es gibt Enkel oder Urenkel sogar. Die hat auch zwei Kinder. Also ein Sohn und eine Tochter, aber die Tochter ist in Amerika und der höre ich und sehe ich eigentlich gar nichts. Wer ist jetzt in Amerika? Die Tochter. Die Tochter. Also die Enkelin. Die Enkelin ist in Amerika, die Tochter ist in Deutschland. Die ist in Deutschland, Ist die in deiner Nähe? Ach, die ist im Schwarzwald, ist nicht so sehr weit weg, aber die ruft alle paar Tage an, das stimmt schon, aber die hat für mich kein Verständnis. Die sagt, Woody, sei doch jetzt, im Vater ist doch gut gegangen und ihr seid so lange beieinander gewesen und ach, versteht's nicht. Die versteht's nicht richtig. Nein, die versteht's nicht. Mhm. Mit wem? Du lebst doch ganz alleine in deiner ganz Wohnung? Ganz alleine im Haus. Im Haus. Und kannst doch alles noch so machen wie früher. Alles. Ich habe noch keine Stunde Putzfrau gehabt im ganzen Haus. Toll, das ist ja. Und ich kann auch noch Auto fahren, das geht alles. Ich sage ja, ich würde mein Leben so gern für eine junge Frau, für eine junge Mutter oder für einen jungen Vater geben, der leben müsste und sterben muss, ich muss leben und ich will sterben. Ja, aber das geht ja nun leider nicht. Nein, das geht nicht, dass man tauschen kann, aber ich weiß mir gar nicht mehr zu helfen. Was machst du denn so den ganzen Tag? Ja, das ist ja gerade. Ich kann doch nicht den ganzen Tag das Haus putzen oder sonst was. Mhm. Und essen tue ich auch nicht mehr so viel. Ich gucke Fernsehen oder lese oder. Das ist ja gerade. Bis denn vorher bin ich den ganzen Tag mit meinem Mann beschäftigt gewesen. Und weil er ja doch im, also die letzten 2 Jahre ist er bettlägerig gewesen. Mhm. Gibt es Momente, wo du auf, ich sag's jetzt mal so ein bisschen salopp, auf dumme Gedanken kommst? Ja, ja. Mhm. Genau. Genau. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir darüber gesprochen, wie so die Anbindung in deiner Umgebung ist. Gibt es Freunde, gibt es in der Kirche Verbindungen, ja, ich bin, Nachbarn? Ich bin jetzt auch, das ist so eine Traugemeinschaft von da, ich weiß es gerade da, und da bin ich jetzt, das ist alle 4 Wochen einmal, da bin ich jetzt schon hingegangen. Aber das ist zu wenig, alle 4 Wochen einmal. Das ist all, das ist also so eine Trauergemeinde. Eine Trauergemeinde. Und das sind halt, das sind, ich glaube, 9 oder 10 Frauen, wo da sind und ein Mann. Ist das denn für dich, ist das okay für dich, da hinzugehen? Fühlst du dich da aufgehoben? Ich bin jetzt erst, ich war jetzt erst einmal. Ach so. Und wie war das? Wie war das eine Mal? Ja, doch, das ging schon. Das ging schon. Ja, ja. Wohnst du, ich höre es an der Sprache, du bist im Schwäbischen, Schwarzwaldgegend, ja, du hast es auch gesagt gerade. Wohnst du in einem kleineren Ort? Nein, nein, ich, also schon im Vorort von Stuttgart. Im Vorort von Stuttgart? Ja, ja. Aber da? Aber wissen Sie, das ist so, also ich habe meine Nachbarn, aber man spricht miteinander, aber zusammen sitzen oder so, da hat jeder sein Haus. Mhm. Und in jedem Haus wohnt nur ein Ehepaar oder und dann hat jeder einen großen Garten. Also und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du so lange beschäftigt warst mit deinem Mann und ihr euch gar nicht kümmern konntet um Kontakte und die Kontakte pflegen konntet. Und für sich, doch, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe von 3 Nachbarn den Schlüssel. Wisst ihr, ist schon ein Vertrauensverhältnis da, aber man sitzt. Ich weiß auch nicht. Bleibt jeder so ganz für sich, verstehen Sie? Mhm. Aber mich wundert es trotzdem, wenn du im Vorbereich von Stuttgart wohnst. Mhm. Da wohnen doch so viele auch ältere Leute, die in ähnlicher Situation sind wie du. Dass nein. Bestimmt. Also ich weiß es nicht. Wie war das denn mit der Kirche? Bist du in der Kirche irgendwie engagiert? Oder bist du in der Kirche drin? Ja, ja. Hast du mit deinem Pfarrer mal gesprochen? Die kümmern sich schon. Das, doch, doch, die kümmern sich schon. Aber es reicht nicht aus. Die kommen am Sonntag und bringen mir das Abendmahl. Ach so. Und du gehst selbst nicht in die Kirche? Ich bin jetzt die ganzen Jahre nicht mehr gegangen. Mhm. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich kenne ja fast niemand mehr. Mhm. Ja, das ist immer so alt, wie ich jetzt bin. Ja, ja. Da haben wir auch keine Freundschaften mehr groß. Und ich sage wir hatten einen lebend guten Bekanntenkreis, aber da lebt ja niemand mehr davon. Mhm. Ja, ich kann das gut verstehen, was du sagst. Und in dem Alter, da findet, wisst ihr, jetzt muss ich gerade sagen, wenn man so alt ist wie jetzt, da denken viele, man ist demenzkrank oder sonst was. Mhm. Und das bin ich nicht. Mhm. Nee, das mag ich nun sehr gut, dass du es nicht bist. Es ist extrem schwer, im Alter Freundschaften zu knüpfen, ja, neue ja. Leute kennenzulernen, sich einzulassen auf andere. Nein, und mit so alt, jetzt muss ich, Dominik, das ist jetzt vielleicht auch nicht recht, jetzt muss ich dazu sagen, mit so alten Leuten wollen die jungen Leute auch nicht mehr viel zu tun haben. Mhm. Ganz mies. Mhm. Mhm. Ich verstehe das. Jetzt, ja, ja. Jetzt geht's dir, kann man sagen, Tag für Tag fast schlechter? Mir geht's wahnsinnig schlecht. Ich bete jeden Tag 20 Mal, lieber Gott, lass mich sterben. Aber so funktioniert das mit dem Sterben nicht. Und das funktioniert nicht, nein. Ich glaube, man muss das Leben so nehmen, wie das Leben ist. Und das Leben ist jetzt so für dich, dass du dein Mann vorausgegangen ist. Und ich glaube, wir haben damals ja auch so in dem Sinne gesprochen, dass du noch das Beste draus machen musst, auch in seinem Sinne. Würde er wollen, dass du jetzt auch dir das Leben nimmst? Vielleicht wäre es schön, wenn wir beieinander wären wieder. Mhm. Vielleicht wäre es schön, wenn wir wieder beieinander wären. Mhm. Ich glaube, das habe ich dich damals auch gefragt. Was würde dein Mann dir jetzt raten, wenn er sprechen könnte von oben? Das weiß ich nicht. Doch, das weißt du. Du kennst ihn so gut. Nein, das weiß ich nicht. Wirklich nicht? Nein. Vielleicht würde er sagen, ja, komm, Lore, wir gehen miteinander. Mhm. Oder ich weiß es nicht. Oder würde sagen, versuch noch einigermaßen gut zu leben und sei froh, dass du gesund bist. Vielleicht wird er heute sagen. Aber da hat sich ja da hat sich 20 Mal bedankt und gesagt, Lore, das Beste, was mir passiert ist, bist du. Und bist du mir denn, vielleicht ist er weg, denn für mich so schlimm. Wir haben uns so abgöttisch geliebt. Mhm. Das finde ich sehr beeindruckend. Bis zur letzten Sekunde. Ja, dass das so eine große Liebe war, über so einen langen Zeitraum, das ist so schön. Ja. Eigentlich müsstest du im Glück schweben, Lore, dass du so eine tolle Zeit hattest. Aber vielleicht tut es aber dem Sohn endlich weh. Bitte? Das habe ich nicht verstanden. Vielleicht tut es aus diesem Grund endlich weh. Ja, aber das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite tut es so weh, weil er nicht da ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es so ein Glück. Du weißt, du kennst das Leben, du bist 91 Jahre alt. Du weißt, dass das ganz selten ist, dass Menschen so etwas erleben, was ihr erlebt habt. Ja, ich weiß, das weiß ich. Groß. Das weiß ich. Und ich habe ja auch keine Not. Ich stelle das alles ein und ich sage mir das auch selber. Aber es funktioniert nicht. Aber es funktioniert nicht. Mhm. Aber ich kann nichts anderes machen. Und ich weiß, mir kann auch niemand helfen. Entschuldige, wenn ich jetzt dich wieder belästige mit sowas. Nein, nein, nein. Bitte entschuldige. Nein, nein, da musst du dich gar nicht entschuldigen. Nur ist das jetzt ein Punkt, wo ich dir auch keinen Rat mehr geben kann? Nein, mir das kann weißt niemand, du, ne? Ich weiß nicht. Und trotzdem, ich habe auch niemanden, durch das habe ich dich nochmal angerufen, weil ich einfach niemanden habe, mit dem ich so sprechen kann, wie jetzt mit dir. Wenn du so jemanden hättest, wäre das Leben schon erträglicher. Ja. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja. Und aus dem Grund habe ich jetzt gedacht, ich rufe jetzt einfach nochmal an. Mhm. Und du bist so ein unendlich guter Mensch. Du weißt für alle, also bei Sachen, wo ich denke, mein Gott, wie kann man, wenn der Letzte hat mal einer gesagt, Menschen essen und so, da denke ich, also was der Mann alles mit sich anhören muss. Und jetzt habe ich mir doch erlaubt, dir nochmal anzurufen. Ich freue mich, es ist für mich eine große Ehre, Lore, dass wir uns beide jetzt nochmal unterhalten haben. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Und dass dir's gut geht in deinem Leben. Ich danke dir sehr. Ich will noch mal sagen, dass ich auch auf weiten Teilen ein großes Verständnis für deine Gefühle habe. Und ich glaube, vielleicht ging es mir ganz genauso. Ja, wenn man halt so lange glücklich war und plötzlich ich war so alleine, das ist so unendlich schwer, Domian. Liebe Lore, dürfen wir dich denn jetzt nochmal anrufen, weil die Sendung geht gerade zu Ende. Du hörst, gerne, ja. Das machen gerne. Wir. Dann bitte ich dich aufzulegen, wir melden uns gleich nochmal. Ja. Und ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir von ganzem Herzen alles Liebe weiterhin. Ich danke dir auch sehr herzlich. Also, auf Wiederhören, Lore. Wiederhören, danke schön. In der Technik heute Nacht Martin Dannhauser. Und morgen haben wir unseren Themenabend. Das Thema heißt extreme Neigungen. Bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye.